Hallo, ich bin David Lang. Ich weiß, dass Sie dieses Stück hören wollten, aber eben ist etwas Furchtbares passiert. Während wir unseren Auftritt vorbereiteten, schlich sich jemand leise hinter Sie und versetzte Ihnen schnell einen Schlag hier seitlich am Kopf. Als Sie zu Boden gingen und langsam das Bewusstsein verloren, füllte sich Ihr Kopf mit lauter unzusammenhängenden Gedanken. Hier sind einige davon. Was war das? Es war wie ein Schlag auf den Kopf, genau hier. Zum zweiten Mal diese Woche. Was habe ich gemacht? Warum passiert das immer mir? Hä? Warum bin ich überhaupt zum Konzert gegangen? Ich kann's fühlen. Ich falle. Wie schnell nähert mein Kopf sich dem Boden? 32 Fuß pro Sekunde. Pro Sekunde. Viel langsamer nach meinem Gefühl. Entspann dich. Ob alles gut geht? Wie komme ich nach Hause? Wie verhalte ich mich? Bin ich passend gekleidet? Nie zuvor war ich bewusstlos. Ich hoffe, mein Mund steht nicht offen. Bleib ruhig. Alles wird gut. Entspann dich. Tu einfach, was ich dir sage.